Der Botschaft des Außenministeriums der TVRK, Di Hung-sik, der sich zur Teilnahme an der 10. Konferenz der Vertragsstaaten über Behindertenrechte, die vom 13. bis 15. Juni stattfindet, in New York aufhält, führte am 12. Juni im UNO-Gebäude mit der Sonderberichterstatterin für Behindertenrechte und dem UNO-Menschenrechtsrat, Catalina de Bandas Aguilar, ein Gespräch. Die beiden Gesprächspartner waren der gleichen Meinung, dass die Korea-Reise der Sonderberichterstatterin am Anfang Mai dieses Jahres der Ausgangspunkt für den Bau der Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen der TVRK und den internationalen Organisationen über Behinderte geworden sei und tauschten miteinander die Meinungen über die Intensivierung des Dialogs und der Zusammenarbeit für den Schutz und die Förderung der wahren Menschenrechte einschließlich der Sicherung der Behindertenrechte aus. Der TVRK-Beamte verwies darauf, dass die Behinderten und das gesamte Volk Koreas dank der Politik von Genossen Kim Jong-un für die Liebe zu Volk und Nachkommen wahre Menschenrechte genießen und bekräftigte den Willen dazu, den Vertrag über Behindertenrechte aufrichtig zu erfüllen. Er teilte mit, dass sich die zuständigen Institutionen Koreas die Maßnahmen zu den Empfehlungen der Sonderberichterstatterin während ihrer Korea-Reise überlegen. Die Sonderberichterstatterin dankte der koreanischen Regierung dafür, dass diese während ihrer Korea-Reise ausgezeichnete Gastfreundschaft gewährt und es ermöglicht hatte, sich vor Ort über die Gewährleistung der Behindertenrechte zu informieren. Sie betonte, dass sie auf der 10. Konferenz der Vertragsstaaten über Behindertenrechte einen ausführlichen Bericht über ihre Korea-Reise erstatten werde. Sie fuhr fort: Sie würde sich darum bemühen, dass die UNO-Zusammenarbeitsorganisationen für die Zusammenarbeit im Behindertenbereich Koreas Interesse zeigen und dabei aktiv mitwirken, dass der Vertrag über Behindertenrechte im Einklang mit den realen Verhältnissen Koreas richtig erfüllt werde. Der Botschafter Ri Hong-sik machte erneut den Standpunkt der TVRK klar. Er hob hervor, die TVRK weise die extrem politisierte Menschenrechtsbesprechung oder Zusammenarbeit, die die feindseligen Kräfte auf der Grundlage der Zeugenaussagen und Erfindungen der Flüchtlinge aus dem Norden der größten Schurken vorschlagen, völlig zurück. Sie sei jedoch dazu bereit, den Dialog und die Zusammenarbeit für den Schutz und die Förderung der wahren Menschenrechte, was man vom Standpunkt zur aufrichtigen Hilfe für die TVRK aus vorschlage, zu jeder Zeit zu akzeptieren.